Die Sirenen nehmen tatsächlich auf, die haben gerade geschrieben, wir sind aber gerade auf dem anderen Server zugange. Die machen irgendwas auf. Die sind ja auf Mumble. Mumble, ach, das ist die Konkurrenz, ja? Ja, das ist dem Sascha sein eigener Mumble-Server. Der nehmen die halt auf. Hört der Sascha denn auch den Raucherbalkon? Ja, definitiv. Ja, ganz liebe Grüße an den Sascha. Wir nehmen auch gerade auf. Wir sind auf Teamspeak. Das ist das. Ich sehe es auch gerade. Wir nehmen ja auch schon wieder auf. Das ist das andere Mumble. Seit wann nehmen wir denn schon wieder auf? Ungefähr seit 30 Sekunden. Ich hab den richtigen Moment. Ja gut, wir hätten natürlich den ganzen Schlümpfe-Kram gerne mit reingenommen oder ja, das Musik, können wir ja dann mal machen. Musikkassetten, die ich hier gerade vorgestellt habe. Ich habe nämlich alte Musikkassetten gefunden, aber vielleicht irgendwann anders mal. Ich glaube, das müssen wir ein andermal machen. Ja, aber wir haben ja gerade die großen Gassenhauer der Bonnie M-Kombo durchgehauen. Ja. Wie hieß dieser Musikproduzent? Das war doch auch so ein komischer Klon. Frank van Farian. Das war ja so der Dieter Bohlen Dieter Bohlen der 80er, ne? Ja, der hat auch Milli Vanilli gemacht. Das waren Milli Vanilli, das waren doch die nicht durch den Zoll gekommen sind. Das waren die vorne getanzt haben und hinten hat jemand anders gesungen. Das ist ja damals dann irgendwie aufgeflogen. Milli Vanilli. Das sagt dir aber was, aber ist ja eigentlich gar nicht deine Musik, oder? Oder hast du das gehört? Ich habe ja auch lange Zeit im Plattenladen gearbeitet. Weiß ich gar nicht. Du hast im Plattenladen? Ja, du hast noch, ich kann dir auch genau sagen, wo. Den gibt's wahrscheinlich sogar noch. Und zwar in Göttingen im JPC. Oh Gott. Das ist neben dem Tonners in Göttingen. Ja. Den gibt's noch. Da habe ich Dienst geschoben. Das war so 92, 93 rum. 19, nicht 18. 19, 92. Neben den Tanners war das Tanners? Tanners, ja, genau. Direkt daneben war das Tanners, da gab es Frühkölsch. Ah, gerade durcheinander gebracht. Die andere Kneipe, die ich nicht mochte, war Tangente. Ja. Das war ja auch so eine komische Spelunke in Göttingen. Ja, die war siffig. Da war ich, glaube ich, einmal oder so. Und ich meine, JPC, da stand ich, ich war letztens in Göttingen. JPC, ja. Ich meine, da stand ich noch vor und da hab ich noch gesehen, dass im Schaufenster Schallplatten lagen. Und da ist auch irgendwo so ein, von der Uni schon irgend so ein Platz davor dann auch. Ja, genau. Und ich glaube, irgendwer hatte mir gesagt, Schallplatten sind gerade wieder am Kommen, weil angeblich ist die Qualität einer Vinyl-Schallplatte unschlagbar. Ja, ich glaube, das ist so ein Religionskrieg auch fast mittlerweile, ne? Ob das soll wärmer klingen und so. Ich meine, du musst natürlich auch die entsprechende Anlage haben, sonst hast du natürlich auch nichts von, ne? Ich meine, weiß ja nicht. Der Plattenspieler alleine, du kennst dich ja mit Plattenspielern besser aus wie ich. Da muss die Schwungscheibe gescheit sein, da muss der Motor und der Riemenantrieb ordentlich auch gerade laufen, dass das klingt, und dann brauchst du noch die entsprechenden Boxen hinten dran und Verstärker, ne? Also Der Antrieb ist völlig Latte, weil sie müssen halt in ihren Geschwindigkeiten 45, 33 und ich glaube, es gab sogar 78 laufen. Ja, aber die müssen sie halt auch durchgängig und nicht eiern zwischendurch. Ja, ich kenne keinen Plattenspieler, der geeiert hat. Aber wenn du halt einen Plattenspieler hast, der vernünftig läuft, sicherlich, entscheidend ist der Bums, der dahinter hängt. Also ich meine, ja, denke ich auch. Wir haben ja gerade, wie wir noch nicht aufgenommen haben, wir haben ja gerade über den Klassiker der Plattenspieler, die berühmten Dual-Plattenspieler gesprochen, wo du den Deckel abnimmst und im Deckel ist der Lautsprecher. Das ist jetzt nicht so die Tonqualität, die man sich vorstellt, um eine gute Vinyl abzuspielen. Nee, nicht wirklich. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Dual war. Also du hast diesen Dual-Plattenspieler mit dem roten Deckel, ne? Nee, der mit dem roten war ein Philips. Und der also Dual ist der... Der mit dem Holz außenrum, so braunes Holz. Ja, ich wollte gerade sagen, der sah so hässlich aus. Genau, und der hat auch so einen leicht bräunlich getönten Plastikdeckel oben drauf. Genau, und da ist der Lautsprecher, ne? Den hatte ich nämlich auch. Und damals Nee, nee, nee, Moment, der Dual hat keinen Lautsprecher drin, der ist nur für an die Anlage anzuschließen. Der ist, also ich könnte ein Foto machen, müsste ich in den Keller gehen. Oder, das ach, ist das meinen kannst du Eltern ja auch. bestimmt Also auch ich, googeln. Warte mal. aber ich, boah, ich habe einen Plattenspieler gehabt. Warte mal, Dual Holz Plattenspieler Box. Gucken, was er da findet. Ja, mal gucken, was Er Google findet sagt. eine Mac. Nee, also Ah, ich hab schon was. Ich so wie hab du das, schon was. so wie du gerade diesen Plattenspieler beschrieben hast, ich hatte Ja. wirklich so ein Holzding, da war der Lautsprecher drinne und meine allererste Single, das ist jetzt mal was Lustiges. Kennst du deine allererste Schallplatte, die du gekauft hast und die du abgespielt hast? Single kenne ich, die allererste, die wo ich gekauft habe selber. Ja, Ja. das war Run Like Hell von Pink Floyd. Okay. Weil, das weiß ich deswegen so genau, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Lied haben und habe die falsche gekauft. Damals, ich wollte das Another Brick in the Wall Part 2 und habe aber dann die falsche gekauft, weil ich dann die mit den Hammern drauf gekauft habe und nicht die mit den mit der Das ist eine Die mit Mücke den oder Hammern und der irgendwas. Sichel, auferstanden aus Ruin von Pink Floyd. Nee, die Pink Floyd Hammers da, die Dinger Ja, ich da. weiß, ja. Ja, genau. So, ich habe dir unten mal so einen Link geschickt, da Ja, kannst du mal ich, schauen, nee, das ist nicht der, ob der aufgeht. nee, das ist nicht der, den, also ich hatte wirklich einen, ich Ja, hatte, das ja. ist aber das, was ich unten im Keller stehen habe noch. Das Ding. Okay, nee, ich habe So ein. wirklich einen gehabt, im Holzdeckel war der Lautsprecher. Mit Und Lautsprecher. ja, mit Lautsprecher. Und ich weiß, ob das jetzt dual war, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Dual-Plattenspieler mit Lautsprecher. Gehen wir jetzt mal ein hier, pass auf, das lässt sich bestimmt finden. Oder Plattenspieler mit Laut. Auf jeden Fall meine Ach! erste. Hast du gefunden? Hier war der so vorne dran, der Lautsprecher, pass auf, hier, warte Ich muss mal mal. gucken. Ich weiß es nicht mehr, Ah wie ja, es hier, ging. schicke ich dir, warte. Mal gucken, ob der das ist. Wo ist jetzt hier mein. Ach, Ja. das Teamspeak ist schon wieder da unten runtergerutscht. So, ach, das sind immer Wahnsinnslinks, wenn du da Bildersuche machst bei Google, ne? Aber da gibt's mehrere jetzt, schau mal. Wenn du da mal reinschaust, da gibt's den, wo die Platten runterfallen. Das ist Ganz am Anfang. Plattenspieler PE66. Siehst du den? ja. Partykoffer und dann kommt so ein weißer noch ein Partykoffer. Nee, Partykoffer, ja. war Aber keiner, unten, aber pass auf, der Dual H53N ist der letzte in der Liste. Nee, Der hat einen Lautsprecher vorne dran. das war ein richtiger Deckel, der oben drauf war, konntest du Ah, abnehmen. Ich okay. weiß es, ich weiß, Ja, ich müsste ja. meine Eltern mal fragen. Aber auf jeden Fall, meine erste Single war Peter Schilling völlig losgelöst. Ach, das ist eine neue deutsche Welle. Ja, Ma also das war. Major Tom, oder? Wie ist das? Ja, genau. Major Tom, Peter Schilling. Das war meine erste Single, die ich mir selber gekauft habe und die ich als allererstes abgespielt habe. Und dann kamen meine Eltern an und sagten, ja, hier, du brauchst dir gar keine Singles kaufen. Damals junge Eltern, keine Kohle. Wir haben ja hier für dich Musik. Und deswegen, also, Ja, ja, die war bestimmt gut. ja, jetzt, ich muss jetzt mal gucken, Major Tom, wann ist Major Tom rausgekommen, damit ich weiß, wie alt ich war. Major Tom ist rausgekommen. Ich muss nur kurz dazwischen, also auf Google mal Dualplattenspieler mit Lautsprecher eingeben und die Bildersuche anmachen. Das ist ein Großes Kleinod, Kino. was das ist toll, was da alles die Musiktruhen dabei. Es ist großartig. Hier in dem richtig blauen Lederkoffer, wo die Schallplatte so ein bisschen oben drüber guckt, auch noch, wenn du sie abspielst. Super. Also das, wer da Spaß dran hat, kann man mal machen. Sehr, sehr schön. Das kann doch nicht sein. Ich google hier gerade. Das kann doch nicht sein. Major Tom veröffentlicht 1996. Was stimmt denn da nicht? Na, das ist ja irgendwas anders. Wie heißt der Peter Schilling oder was, ne? Da, Major Tom Ist der völlig so? losge. Ja, so jetzt nochmal. Peter Schilling, Major Tom. Jetzt schauen wir mal. Ist ein Lied des War das? deutschen Sängers Peter. Ah, 1982. So, jetzt ich geboren, 1971, 19, war ich 1972, 1982 minus 1971? So, war ich 11. Mit 11 ja. Jahren ich meine erste Single Major Tom Peter mhm. Schilling gehabt und meine Eltern sagten dann so bla bla bla, hier, hör dir das an. So, und dann wurde ich mit 11 Jahren ja. wohlgemerkt, mit 11 Jahren wurde ich mit der Musik der 60er und 70er konfrontiert. Das heißt, meine Eltern ja. haben mir die ganzen alten Singles gegeben von früher, die sie sich selber mal als Single gekauft haben. Ja, aber du hast doch gesagt, dein Vati war doch großer Stones-Fan, da bist du so schlecht auch nicht gefahren wahrscheinlich mit dann, oder? Da muss ich zu sagen, die Stones-Sachen, die habe ich dann ja auf LP bekommen. Singles hatten die nicht, aber Singles hatten meine Eltern unwahrscheinlich viele Sachen wie Simon & Garfunkel hatten sie ganz viele Sachen auf Single, Tom Jones hatten sie auf Single, die Rubets, weiß nicht, sagt die Rubets noch was? Was? Die Rubets? Nee. Die Rubets, klar. Ich glaube, Sugar Baby Love ist von ja, Rubets, oder? Wenn ich es höre vielleicht, aber dann Rubets, haben die nicht Sugar Baby Love? Ja, Sugar Baby Love. Sugar Baby Love. Okay, ja. Solche Sachen halt haben auf Single gehabt. Und meine mhm. Eltern haben, und die habe ich mittlerweile eingeschweißt, die haben Aufnahmen von den Beatles, da hießen die noch anders, da hießen die noch, hießen die nicht Beatles, aus dem Star Club in Hamburg. Ach du liebes Lieschen, ja, die hießen, stimmt, die haben, ja, das, ich habe jetzt nur gerade mal geschaut, The Wall, das Pink Floyd Album, wo Run Like Hell drauf ist, ist Erscheinungsdatum 30. November 1979. Das ist unglaublich, ne? Wie lang das her ist, oder? Ja, und deswegen bin ich mit dieser Musik der 60er und 70er so geprägt, finde die gut, kenne mich damit auch sehr, sehr gut aus. Ja. Weil ich diese ganzen Singles stehen halt alle bei meinen Eltern auf dem Boden und die wichtigen ja, habe ich halt wirklich. Die habe ich halt eingeschmeißt. Das war also diese Beatles-Geschichten. Ja, das war bei uns daheim auch so. Der Vati hat einen guten Plattenschrank gehabt. Da waren aber dann mehr noch, neben den Stones war dann noch viel Carlos Santana drin und The Who. Das war noch so. Nee, bei meinem Vater war es. Mein Vater hat noch LPs von CCR, Creedence Clearwater Revival und von Kings. Ah, das war es. Okay, Kings. Kings weiß ich und auch. Die Kings. Kings auch. Ja. Und Kings dann, nee, war bei uns nicht so. Ne? Und dann. Oh, wie hießen das? Also ich weiß noch, da sind glaube ich 5 oder 6 LPs drinne. Es gab ein Konzert. Ich weiß noch genau, wie diese Hülle. Das ist so eine orangebraune Pappverpackung. Song for Bangladesh. Gab's sowas? Oder Konzert for Bangladesh? Gab's sowas? Konzert? Das war so es, eine Art es gab ja, das ist so eine George Harrison. Live, ja, George so? Harrison Konzert for Bangladesh. Super, ganz ganz toll. While My Guitar Gently Weeps mit Eric Clapton an Gitarre. Sehr, sehr gut. Gibt's, glaube ich, auf YouTube auch. Genau. Ich habe jetzt gerade. Ganz, ganz großartig. Also einfach mal googeln, Konzert von Bangladesch. Da sieht man nämlich auch das Cover. Da ist so ein kleines indisches Mädchen irgendwie oder Kind da irgendwie, was vor so einer Reisschale sitzt. Und diese Plattensammlung, die haben meine Eltern auch. Ja, George Harrison and Friends, genau. Ach, siehst du, das wusste ich noch nicht mal. Was gab es da für Lieder, die man so kennt? So? Du, das sind viel von den Beatles und teilweise, glaube ich, sind da auch schon Sachen Solo von John Lennon mit drauf. Ist aber, weiß ich jetzt auch nicht 100%, muss ich gucken. Alle Lieder, soweit man nicht anders vermerkt, von George Harrison. Ja, Konzert for Bangladesh. Jetzt habe ich gerade geguckt bei den Beatles, da steht, die hießen mal vorher Blackjacks und dann hießen sie The Quarrymen und dann irgendwann ganz nach Hamburg haben sie dann, also kurz vor Hamburg erst mit den Beatles sich dann benannt. Also das ist schon toll, die Wikipedia, da kannst du so Sachen schnell mal. Oh, also ich sehe gerade, also ja, das also Konzert vor Bangladesch ist großes Kino. Also My Sweet Lord. Ja. Jumping Jack Flash, das ist doch Stones. Das hat er. Ja, muss man mal schauen, wer alles dabei war, ne? Bob Dylan, Mr. Tambourine Man und Blowing in the Wind. Ich hab irgendwie das Gefühl, dieser Bob Dylan begleitet mich ständig irgendwie. Ich glaube, der hat noch einen Raucherbalkon bei der letzten Folge angesprochen. Und Böhmermann und Schulz auch, also die haben auch, weil der hat doch irgendeinen Preis gekriegt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Goldene Waffel am Stiel oder Literatur-Nobelpreis hat er gekriegt, wenn ich das genau, nicht und weiß. Deswegen irgendwie, und deswegen begleitet mich immer. Deswegen begleite ich mich hier immer Blowing in the Wind seit zwei Wochen höre ich immer nur Bob Dylan Blowing in the Wind, aber. Ja. Aber Mr. Tambourine ist von Dylan? Hey, Mr. Tambourine. Das ist von Dylan, ja. Das gab es aber in einer besseren Version. Das gibt's von verschiedenen Leuten, ja. Also es ist ja bei Bob Dylan eh so oft, dass die richtig bekannten. Nimm mal, was weiß ich, zum Beispiel hier All Along the Watchtower. Jeder kennt die Version von Jimi Hendrix, die läuft ja auch in den ganzen 60er, 70er Jahren Filmen. Das Original ist von Bob Dylan auf Akustikgitarre mit Mundharmonika vorgetragen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne? Also das muss man auch mögen, aber der hat schon da so ein paar tolle Dinger. Jetzt versuche ich gerade rauszufinden, wer alles mitgemacht hat bei diesem Bangladesch-Konzert, aber so, aber weißt du, was ich hier bei mir stehen habe, was ich gefunden habe, was ich mir von meinem Nachbarn ausgeliehen habe? Was denn? Woodstock DVD The Director's Cut habe ich hier liegen. Und das werde ich mir demnächst mal reinfallen. No rain. Please keep away from the towers. Special Acts alphabetisch. Pass auf, wir machen das jetzt mal so. Ich nenne den Namen und du wirst mir jeweils einen Titel von dieser Band nennen. Oh, da bin ich gespannt, ob ich das auf die Reihe kriege. Kennst du alle? Joan Baez. Joan Baez. Ja, kenne ich, wüsste ich aber keinen Titel jetzt aus dem FF. Okay. Can't Heat. Dingens hier. And on the road and down on the road again. Genau. On the road again. Yeah. Den nächsten möchte ich gar nicht nennen, weil da ist er berühmt geworden. Joe Cocker. Joe Cocker. Ja, der hat damals das schöne Lied gesungen. Wir sind mit dem Radl da. Ja, aber ich glaube. Nein, der hat natürlich, ist ja klar. With just a little help from my friends. Genau. Ganz großartig. So, jetzt musst du mir helfen, die sagen mir gar nichts. Großartig. Country Joe McDonald and Country Joe and the Fish. Ach, du liebes Lieschen. Habe ich noch nie gehört. Die waren da? Die waren da, aber die waren wahrscheinlich auch nur da. Nehme ich mal schwer an. Gut, nächste vielleicht ein bisschen einfach. Crosby, Still and Nash. Oh, was haben die denn? Crosby, Still and Nash, Teach Your Children Well. Wär ein Song, den ich kenne, aber ich weiß nicht, was die genau gesungen haben auf dem Festival. Dann, was steht da? Was steht nee, da stehen nur die Titel drauf, aber ich werde es mir angucken. Oh Gott, kenne ich auch nicht. Arlo Guthrie, ein Country-Sänger. Ja. Ah, okay. Ja. Der hat Country Roads gesungen wahrscheinlich. Du, da gibt's einen schönen Film, Alice's Restaurant von ihm. You can get anything you want at Alice's Restaurant. Da gibt's auch einen Film, wo er zur Musterung. Ja, okay. Ja. Hm? Den nächsten kennst du? Richie Havens. Freedom. Zum Beispiel. Freedom. So, ja. Den nächsten darf ich gar nicht erzählen. Ohne Zähne auf dem Woodstock. Ja. Hm? Ja. Also, Jimi Hendrix. Ja, was hat er gespielt? Star Spangled Banner auf jeden Fall, legendär auf dem Woodstock. Und ich glaube, dann hat er noch Foxy Lady gespielt oder irgendwas. Oder Voodoo Child. Bin ich ganz sicher. Eins von denen müsste dabei gewesen sein. Jetzt kommt eine Band, die finde ich ziemlich cool. Jefferson Airplane. Ah, Volunteers. Dingens hier. Ja. Ja, also mal, jetzt ja. Aber. Bitte dich. Also, das ist immer schön, dass man dann Leute erwischt. Jefferson Airplanes. Ja. Aber Volunteers ist so ein Song von denen, oder? Weiß ich nicht, aber die haben doch Somebody to Love. It's Somebody to Love. Das ist Jefferson Airplane. Ja, das haben sie hier Woodstock gespielt. Es geht ja nicht darum, nach Woodstock. Also, ach so. Das kam ja wesentlich, obwohl Somebody to Love kam. Do you need somebody to love? Das war aber doch dann Soundtrack von Hair, oder? Müsste das mit drin gewesen sein. Mhm. Ja. Oder, okay. Ja. Jetzt komm, nehmen wir die. Hau jetzt noch ein paar raus und dann schauen wir mal. Jetzt nehmen wir die richtig kaputte Tante, Janis Joplin. Mercedes-Benz. Oder ja, Freedom. Freedom is just another word for nothing left to lose. Ein sehr, sehr schöner Satz. Genau. Das Lied, also Janis Joplin ist super geil. Über den man mal nachdenken sollte, über den Satz. Passt zur Uhrzeit. Wie heißt er, der Satz? Freedom is just another word for nothing left to lose. Das heißt, Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass du nichts mehr zu verlieren hast. So frei übersetzt. Hast du gleich mal einen schönen Folgentitel. Wenn die Leute das im Podcatcher lesen, dann denken sie, Alter, was stimmt denn da nicht? Oh, jetzt geht's los. Ja, genau. Okay, Carlos Santana. Carlos Santana, was hat er gespielt auf... Ja, Carlos Santana, Samba Party ist bekannt. Als der besten Album, was er gemacht hat, ist das Album Dealer. Das ist mit viel Gesang. Aber was hat er auf Woodstock gespielt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Samba Party, oder? Ich werde es berichten. Dann habe ich hier einen stehen, den kenne ich gar nicht. John Sebastian. John Sebastian. Das ist so ein Folksänger auch mit Akustikgitarre. John Sebastian. Rainbows All Over Blues oder irgend so. Ist so wie Bob Dylan, nur er kann singen. Sag ich jetzt mal. Oh wei. Oh, das wird mir um die Ohren gehauen wahrscheinlich. Ich kenne jemanden, wenn der schwerer Bob Dylan-Fan ist und den Raucherbalkon hört. Na okay. Entschuldigung. Der nächste Name ist sehr einfallsreich. Ja? Shana Nana. Shana Nana. Noch nie gehört. Shana Nana. At the Hop. Let's go to the Hop. Ist das von Shana Nana? Let's go to the Hop. La la la, let's go to the Hop. Ja, ist glaube ich damals in, das war eine Band, die gab's nicht wirklich. Da sind die ganzen Roadies und Techniker von Woodstock, die dann auch mal spielen durften, weil die meisten Techniker sind ja sowieso verkappte Musiker auch. Ich glaube, Let's Go to the Hop, würde ich sagen. Gott, das wäre also, was für die Kommentare mal im Raucherbalkon. Ob da jemand eine andere Meinung zu hat. Ja, also ich glaube schon. Jetzt, warte mal, also nee. Ja, gib mal einen auf YouTube. Ja, Let's Go to the Hop. Ist Danny in the Juniors. Steht hier. So, jetzt gebe ich mal einen. Shananana. Shanana heißen die. Shanaa. Also Nana. Ja. Shananana. Ja. Da gibt es sogar auch eine Wiki-Seite. Gibt es eine Wiki-Seite sogar? Ne? Also die haben Hits gehabt. Rock'n'Roll is here to stay. Okay. Night is still young. Sea Cries. Hot Socks. Und Grease Soundtrack. Grease Soundtrack haben sie gemacht, 78. Grease? Grease. Okay. Shananana. So, nächster Name ist bekannt. Weiß ich allerdings nicht, ob die so große Hits hatten. Sly and the Family Stone. Oh ja, Funk. Sly and the Family Stone. Wüsste ich jetzt aber auch kein Titel zu sagen. Jetzt ad hoc. Aber einen coolen Bassisten, wie hieß der? Graham. Jim. Bill Graham als Bassist oder so, warte mal. Also ich kenne Sly and the Family Stone kenne ich eigentlich nicht aus den 60er, 70er, kenne ich eigentlich später. Ja, die Bill Graham. Die sehen halt aus wie ein paar bunte Vögel, ne? Was? Die haben... Ja. Bill Graham. Ja, okay, vertue ich mich, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt kannst du nochmal auftrumpfen bei den letzten beiden Bands. Okay, ich hoffe. Was haben wir noch? 10 Years After. Ja, I'm going home. Ja. I'm going home, my baby. So, und jetzt, schade, dass die nicht mehr in Originalbesetzung spielen. Der Gitarrist ist ja ausgestiegen. Und die haben jetzt, aber die haben einen Nachwuchsgitarristen, das ist pfiffig Kerlchen, ich glaube, der ist 28 Jahre oder so alt. Der spielt Gitarre, du, da knie ich nieder, wenn ich das sehe, was der da tut. Das ist ganz, ganz wunderbar. Elvin Lee war der Originalgitarrist. Ja, gut, 10 Years After und? Wen haben wir noch? Also ich wollte gerade sagen, ich war bei 10 Years After, die sind bei uns hier in der Region aufgetreten, auf der Waldbühne Northeim. Ja, aber nicht in Originalbesetzung, oder? Das weiß ich nicht. Also, das war 10 Years After und Roger Chapman war da, das weiß ich noch. Okay. So, das Letzte, dazu müsstest du dir eine Horatio Sonnenbrille aufsetzen. Ja, okay. Und dann könntest du jetzt hier was mal so... Was kommt jetzt? Ja, Horatio Sonnenbrille. Wer macht Horatio Sonnenbrillen, Filmmusik, Soundtrack, CSI von oben bis unten? The Who. The Who. Ja, mei, das soll ich dazu sagen. My Generation... Quadrophenia, sehr, sehr schönes Album. Tommy, wahrscheinlich haben sie Tommy gespielt, oder? Auf dem Woodstock schon, oder? We're not gonna take it, meine ich. Ich weiß es nicht, aber The Who, also diese ganzen CSI-Serien, das ist ja alles The Who. Es ist ja genau. Also Horatio CSI Miami, das ist ja so. Teenage Wasteland. Oh yes. Sehr schön. Ja, Hu, habe ich ja eben schon gesagt. Gab es bei meinem Papa im Plattenschrank ganz viel. Oh, schön, der immer laut am Sonntag. Ich finde es immer schön, wenn der Raucherbalkon in die 60er, 70er abdriftet. Ja. Ich man könnte meinen, wir wären alte Männer, aber da war sogar als immer gar nicht. Ich bin ja erst 71 geboren, aber ich bin ja mit dieser Musik groß geworden und ich mag diese Musik ja auch unwahrscheinlich gerne. Ich habe auch letztens... ich müsste mal gucken, habe ich den Film noch? Ich habe ihn irgendwie bekommen, von irgendwie, weiß ich gar nicht. Es gab, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, es gab so ein illegales Schiff, was so einen Piratensender hat und da gab es einen Film zu. Okay. Oh, Mensch. Oh, doch, Radio Rock'n'Roll, oder hast du nicht irgendwas mal gesagt? Oh, warte mal. Radio Rock'n'Roll, das haben wir schon mal gehabt, ja. Ah, wie hieß denn das? Da hast du gesagt, der Soundtrack wäre so klasse dazu. Ja, genau, ganz genau. Ich meine, du hast irgendwas gesagt. Radio Rock'n'Roll. Ah, was war denn das jetzt? Schiff? Radio Piraten, Rock Revolution oder irgendwas? Rock Revolution, genau. Radio Rock Revolution. Ja, Radio Rock Revolution war das, genau. So. Rock Revolution. Genau, gibt's als Film und als Soundtrack. Ganz genau, Radio Rock Revolution, genau, das war ziemlich gut. Das ist ja nach einer wahren Begebenheit gedreht. Dieses Schiff gab es ja wirklich. Die haben ja wirklich. Ja, Wikipedia sagt, es ist eine britische Musikkomödie, 2009. Erzählt die Geschichte eines Piratensenders, der in den 60er Jahren von einem Schiff in der Nordsee aus Rock'n'Roll sendete. Vorlage für die fiktive Handlung war der tatsächlich existierende Piratensender Radio Caroline. Ja, sag ich das. Das war also, das ist wahre Begebenheit. Das ist schön. Ja. Hast du den Film irgendwo oder mal gesehen oder wie kommst du auf das Ding? Naja, ich habe einen Kumpel von mir, der ist dieses Jahr, oh Gott, wie alt ist er geworden? 50 oder 60? Ich glaube 60. Ist er 60 geworden? 60 ist er geworden. 60 ist er geworden. Und da er weiß, dass ich einen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut sortierten CD-Koffer habe, was Musik betrifft, also von 60er, 70er, 80er, 90er, habe ich halt so einen USB-Stick für die Fete zusammengestellt und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, da hat er mir diesen Film empfohlen und das kam daher, dass ich letztes Jahr zu Weihnachten, wir machen immer Heiligabend zusammen, mache ich mal Feuerzangenbude. Also erstmal sind hier mal sind meine Eltern zu Weihnachten hier und Schwiegermutter ist noch hier und dann wird halt hier standardmäßig Kartoffelsalat und Bockwurst gemacht und dann gehen wir dann immer, wenn dann die bucklige Verwandtschaft weg ist, gehen wir dann immer rüber. Und ich mache dann immer Feuerzangenbowle. Und ich hab so ein, es gibt, ich weiß nicht, kennst du bestimmt, es gibt so kleine Würfel, Musikwürfel. Da kommt Musik raus und da kannst du einen USB-Stick reinstecken. Hast du bestimmt schon mal gesehen. MP3-Player. Also. Und da hatte ich letztes Jahr schon mal so die alten Dinge aus den 60ern und 70ern draufgehauen und so. Dann standen wir draußen, haben bei Glühwein The Who gehört und ja, Ten Years After und Late Zeppelin und T-Rex und diese ganzen Dinger und so. Und da hatte er mir diesen Film empfohlen, deswegen wusste ich das. Und der hat mir halt die Storys halt auch erzählt. Er sagte, es gab halt dieses Schiff, diesen Piratensender, den gab es halt da auf der Nordsee. Und das ist halt in einer wahren Begebenheit gedreht worden und so. Ja, so Sachen sind Radio Rock Revolution. Ich schaue jetzt mal parallel, ja. Weil heute mein Internet funktioniert, kann ich nämlich parallel mal schauen. Bei Amazon, da kann man doch bestimmt schauen, ob die den irgendwo bei Prime oder irgendwas haben, oder? Schauen wir mal. Was da gibt's. Den würde ich gerne mal sehen. Also ich glaube, der wird mich schon mal interessieren. Rock Revolution Prime Video. In ihrer Prime-Mitgliedschaft enthalten. Radio Rock Revolution. Ja, da würde ich sagen, da weiß ich ja, was ich heute Abend mache, ne? Hat ja das Mikrofon aus, da muss ich alleine weiterreden. Nein, ich bin wieder da. Ja, mach mal ruhig. Also gibt's auf Amazon Prime gehört kostenlos? Gehört zur Mitgliedschaft dabei. Oh ja, was war das denn, ey? Also gibt's Ihre Prime-Mitgliedschaft enthalten. Radio Rock Revolution auf die Watchlist. Sehr schön. Ja. Da also, ist der Abend ja gerettet. Na, was heißt gerettet? Kommen wir morgen mal. Also du kannst dich über Musik erfreuen. Ja. Ach genau, da habe ich noch einen Tipp. Warte mal. Oh, hoffentlich finde ich den jetzt. Wie heißt der? Wish Flash oder irgendwie. Das ist so ein Film über so eine Schlagzeugschule. Mei, wie heißt der jetzt? Ja, aber auf jeden Fall, ich will dir mal so erzählen, was für geile Sachen du hörst. Du hörst zum Beispiel The Kings All Day and All of the Night. Du hörst John Fred and his Playboy Band mit Judy in the Skies. Okay. Dann hörst du Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, Box Tops, The Ladder, Chris Andrews, Yesterday Man, The Tremolos, Silence is Golden, The Who, My Generation, The Easy Beats, Friday on My Mind. Der ein oder andere kennt es vielleicht von, hilf mir mal, irgendwas. Also ich wusste auch nicht, dass es im Original war. Friday on My Mind. Ja. Cat Stevens, Father and Son natürlich. The Kings, Sunny Afternoon, Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Oh, herrlich. McCoy's, Hang on Sloopy. David Bowie, Let's Dance. Also, das ist ganz großes Kino, da. Du wirst heute Nacht richtig Hitze haben im Keller. Du wirst tanzen. Ja. Du wirst deine Bauchschwungmasse bewegen. Ja. Gut, du, jetzt habe ich den gebe ich den noch raus hier als Tipp. Die Trommelschule. Weil den gibt's auch gerade, ja genau. Der 19-jährige Jazz-Schlagzeuger Andrew Niemeyer träumt von einer großen Karriere nach dem Scheitern seiner Schriftstellerlaufbahn. Ist er fest entschlossen, sich durchzukämpfen. Das ist sehr gut gemacht. Also wer so Schlagzeuggedöhn mag, das ist sehr gut mit einem sehr, sehr herrschsüchtigen Lehrer. Der heißt die Jungs echt zum Äußersten bringt und er heißt Whiplash, würde ich sagen. W-H-I-P-L-A-S-H Whiplash. würde ich es aussprechen. Whiplash. Ja, gibt's auch auf Prime im Moment. Lohnt. Also für Musikinteressierte auch. Den muss ich nämlich auch noch. Blash, B-L-U? Mit B. W-H-I-P-L-A-S-H. W-H-I-L-P? Whoop? Nee, P. W-H-I-P-L-A-S-H. W-H-I-P-L-A-S-H. Whiplash, ja. Ah, ja, genau. Whiplash. Whiplash, wie immer das auch auszusprechen ist, das weiß ich nicht. Ja. Ganz tolle Schlagzeug-Sachen dabei. Also. So. Ich habe. Flog nämlich jetzt bei den Soulmen durch die WhatsApp-Gruppe, dass man den anschauen soll. Ich habe auch mal Schlagzeug gespielt. Tatsächlich. Als junger Bub, ja. Mein Onkel hatte mir damals, der hat in einer Tanzkapelle gespielt und der hat sich ein neues Schlagzeug gekauft und ich habe dann sein altes, und das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt die Augen verdrehen, ich habe ein Tama-Schlagzeug gehabt. Oh, schön. Das ist ja Mercedes, glaube ich, ne, so. Tama ist schon gut. Ne? Auch, ja. Also ich hatte ein Tama-Schlagzeug und mein Onkel, der hat mir dann damals auch ein bisschen Schlagzeugspielen beigebracht und ich habe dann aber irgendwann für mich gesagt, ich möchte gerne selber die Sachen spielen. Und damals gab es leider keine Zoom H2s. Also ich konnte perfekt spielen. Das fand ich, also eins kennt man wahrscheinlich. Ich konnte perfekt Schlagzeug spielen. Phil Collins in The Air Tonight konnte ich. Okay. Das konnte ich spielen. Das war kein Problem. Das habe ich mitgespielt live. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, Ultravox Vienna. Nee, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kenn's. Also ich fand, weil ich das Schlag, das fand ich, das Schlagzeug fand ich so geil. Simple Minds konnte ich auch gut, Alive and Kicking und Alive and Kicking. Ja, Don't You Forget About Me, ja. Wenn du Ultravox Vienna hörst, das kennst du auch. Ja, warte, haben wir gleich erledigt. So. Ultravox. Ah, bum, bum, bum, bum. It's a cold day. Ja, jetzt habe ich es im Ohr. Alles klar. Kennst du, ne? La, la. Bum, bam, bam, bam, bum. Ich fand diese Schlacht. Ja. Das Schlag. So viel schön. Aber das kennst du, das Lied, ne? Ultravox, ja. Vienna, ja, ne? Ja, ja, ja. Gibt so viel schöne Musik, dass das finde ich, das kannst du ja alles immer gar nicht. Nee. Ja. Was ist jetzt eigentlich da so. Gibt's schon was. Wir machen uns ja so ein bisschen Gedanken in unserer Pottwichtel-Gruppe. Machen wir? Ja. Ich mache mir keine Gedanken. Du hast ja gesagt, dass da eventuell Schiebung stattfinden wird. Das wollen wir jetzt gleich mal ganz klar. Nein, Moment. Das ganz klar. Das muss ich jetzt aufrufen. Ich habe gesagt, ja, sollte der Balkon den grauen Rat zugewichtelt kriegen, dann würde ich auf Schiebung tippen. Ich auch. Der Grau Rat, da ist der Herr Sascha Erler mit bei, der auch das Pottwichteln organisiert. Und wenn der Raucherbalkon den grauen Rat macht oder so, dann wird kein Mensch in Deutschland der Podcast-Community je nochmal sich mit Babylon 5 auseinandersetzen, weil ich werde diese Serie so runterziehen, ich gucke sie gar nicht. Ich bin ein gebranntes Kind der 80er. Ich habe solche Sachen geguckt wie Raumpatrouille Orion oder V die Außerirdischen. Da kommt ihr hier mit der dreibeinige Podcast mit Babylon 5. Das kann sich doch kein Mensch angucken. Guckt doch vernünftige Sachen wie Sister Act oder so. Was weiß ich? Sister Act. Sister Act, die Serie. Entschuldigung. So, das war jetzt die Comedy-Einlage für heute Abend. Ich glaube, ich bin der Einzige auf dem Balkon, der Babylon 5 schaut. Ja, ich frag mich auch ernsthaft gerade, gibt es noch einen Streaming-Dienst, der diese langweilige Serie unterstützt? Ja, Amazon. Was stimmt mit euch nicht, Amazon? Ja, sogar, aber auch noch kostenpflichtig. Also, ist nicht mal umsonst. Also ich mag den Sascha ja total gerne. Also ich höre ja andere Podcasts, wie Sie reden oder ganz großes Kino Flachland Reporter. Babylon 5 höre ich mir nicht an, gucke ich mir nicht an. Ich habe, wie ich das erste Mal von Babylon 5 von dir gehört habe, weil da habe ich gegoogelt, habe Bilder gesehen, habe gesagt, Klaus, was stimmt mit dir nicht? Man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Du, das ist wie beim Rauchen, die erste Schachtel tut weh, aber dann geht's. Wie viele Staffeln, wie viele Folgen gibt es davon? Du kannst mich Sachen fragen. Ich glaube sechs Staffeln. Okay, und du hast von null angefangen, Staffel 1, Folge 1. Hast du richtig angefangen? Ich mache das so. Ich höre den Babylon 5 Podcast. Die besprechen ja Folge nach Folge. Ne? Was machen die, wenn die durch sind? Ja, das Ding ist halt endlich. Ne? Aber weiß ich nicht, was er dann meint. Das ist Star Trek. Keine Ahnung. Und wenn die so eine Folge besprochen haben, dann schaue ich mir die anschließend an. Okay. Ne? Und wir sind jetzt bei Folge, wo sind die? Staffel 1, Folge. Schieß mich, weiß ich nicht, auswendig. Folge 8, 9, 10, 12. Keine Ahnung. Die sind bei Staffel 1, Folge 8. Mehr haben die noch nicht zustande gebracht? Ja, warte mal, das haben wir ja gleich geschaut. Oh, jetzt hier, da klingelt's wieder im Kästchen hier. So, der graue Rat heißt dieser Podcast. Jetzt schauen wir mal. Und die sind zurzeit, das hier, das ding, war das Live-Event. Jeopardy. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Die Pausenmusik, ja. Was stimmt denn mit dir nicht, Klaus? Ja, ich muss das hier durchscrollen. Es steht leider nicht sofort dabei, welche Folge das ist. Es wurden so viele Sternchen vergeben. Ist das so eine furchtbare Internetpräsentation? Nö, die ist eigentlich ganz nett. Oh, jetzt werde ich aufgefordert hier eine Voice-Message zu schicken. Nee, das mache ich ein andermal, Jungs. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Blablabla. Naja, müsste man dann, kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, bei welcher Folge die genau sind. Das steht hier nicht so drin. Muss also man dann die letzte hören, Folge, die ich hier finde, die beim, heißt... Beim Anhören... Die letzte Folge, die hier steht, heißt Frauen frisch frisiert, telepathischer Tussentrauer. Genau. Das kann doch nicht... Was ist denn da los? Nee, das ist bestimmt nicht der Originaltitel. Aber ich finde jetzt auch nicht, wie das Original ist. Das hört man dann aber beim Anhören. Haben die erst angefangen, dass die erst bei Staffel 1 sind? Die sind noch gar nicht so lang, ja, glaube ich. Das siehst du ja, die haben ja noch nicht so viele Folgen. Die kannst du ja noch locker durchscrollen. Okay. Letztendlich und ja. Ja gut, ich glaube, das wäre mal, da beschäftigen wir uns dann mit, wenn wir wirklich da zugelost werden. Nein! Ich sage jetzt mal so über den Daumen, wo sind die Beifolge? Hörst du eigentlich Vrindt den Realitätsabgleich? Nein. Habe ich eine Zeit lang, müsste ich mal wieder reinhören. Eine Zeit lang war mir da zu viel, ich habe mir eine Fotokamera oder ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Das war irgendwie eine Zeit lang mal so, das weiß ich nicht, so immer in dem Turnus. Und da habe ich, oder Wein Tobi, oder irgendwas, da habe ich irgendwann dann mal gesagt, Tobi Bayer ist ja der Führer vom Pottwichteln, wie heißt es? Schirmherr. Und hat in der Schirmherr. Schirmherr hat also in der letzten Vrindt-Folge Werbung gemacht fürs Pottwichteln. Und Holgi ist auf die Seite von Pottwichteln gegangen und der hat so dermaßen, er hat geschimpft, er sagt, boah, ist die hässlich, die Seite oder irgend sowas. Der fand das Layout. Ah, ja? Der fand das Layout. Von was jetzt habe ich? Vom Pottwichteln. Ich glaube, der fand die Homepage nicht toll. Vom Pottwichteln? Ja, ganz ehrlich. Ja gut, dann kann er, das ist ja ein Community-Projekt, da kann er sich ja gerne einbringen. Wenn ihm das so nicht passt. Ganz ehrlich, mir ist das völlig Latte. Also aber Ich finde meine von den Hörspitzen auch nicht toll. Ich habe ja eine Bezahlversion. Ich bin jetzt auch nicht so der Grafiker und Widget-Gedönse. Ich nutze auch kein Podlove. Ich schreibe zu Fuß mein RSS-Feed, weil wer das kann, das ist nämlich eine coole Sau. So. Ne? Oder? Ja, das kann man so sagen, ja. Das muss man jetzt nicht allgemeingültig so hinnehmen, aber hat natürlich auch was für sich. Ich habe ja vorhin nur Podlove in den Mund genommen, da hast du gesagt, ich bin damit durch. Bist du so ein Mensch, der so schnell aufgibt? Ja, für mich bin ich da auch durch. Ja, gibst du schnell auf? Nee, was heißt, ich habe einfach da nicht die... Ich habe jetzt da mir 4 Nächte mit um die Ohren geschlagen, das muss eigentlich reichen dafür, ne? Würde ich sagen, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, genau. Und ich habe hier einen Strafzettel übrigens liegen. Schauen wir mal. Ich habe hier einen Strafzettel liegen. Vielleicht fange ich da nochmal was mit an. Vielleicht auch nicht, aber wir werden es sehen. Also ich finde ja diesen Verlauf, den das Ganze genommen hat, den finde ich ja total lustig. Du hast mir über Telegram geschrieben, also wir haben ja auch eine innige Beziehung über Telegram, wir beide. Wir reden miteinander oder wir schreiben tagtäglich. Ja, schon. Und da hast du mir gesagt, ja, ich bin noch da. Hallo? Hallo? Gut, ja, alles gut. Er muss schon antworten, weil ich habe Angst. Ja, hallo. Ich hab Angst, dass er nicht dass du mich nicht... Nee, ja. Du hast mir ja gesagt, du möchtest jetzt das Podcast-Versuchslabor, du möchtest da so einen Server klicken und du möchtest das jetzt mal so richtig professionell machen, ne? Das war die Idee, ja. Okay. Und aber du hast gesagt, hat nicht geklappt. Du wolltest doch ab Januar an den Start gehen, ne? Ja, ich wollte, hatte geplant für Januar und dann gab es halt dieses Angebot bei All Inkle da, das habe ich jetzt schon mehrfach erzählt, für diese 3 Monate gratis und dann dachte ich, dann nehme ich das gleich mit. Das wäre in den Januar rein. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Für mich ist das, glaube ich, auch nichts. Ich bin da jetzt relativ ruhig mit, so wie das Versuchslabor ist, so ist es und da machen wir jetzt locker fröhlich weiter mit da an der Ecke. Alles andere ist schön und nett. Ja, alles andere ist schön und nett. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich will einen Podcast machen, ich wäre jetzt nicht abgeneigt zu sagen, ja, wenn du Geld ausgeben willst, dann mach das ruhig, ne? Mit diesem Podlove Publisher und Zeug. Und wenn du kein Geld ausgeben willst, dann machst du es so, wie ich das mache. Aber wer die Kohle in die Hand nehmen will, ist gut bedient. Also ja, das Zeug taugt, funktioniert. Wolltest du das Konzept nicht überarbeiten? Auch kein Hexenwerk. Das Konzept kann ich auch innerhalb vom Versuchslabor überarbeiten. Wer jetzt die letzten 3 Folgen gehört hat, der wird schon festgestellt haben, dass die Kinder nicht mehr dabei sind. Genau, und dass die Folgen länger sind. Und dass die Folgen länger sind und ja, und ich werde Interviews machen demnächst. Ich habe schon den einen oder anderen angefragt, aber das weißt du ja selber, es ist immer schwierig, Leute auf einen Termin zu kriegen. Sind das Podcaster, die du dann interviewen willst, oder was ist denn das? Und zwar außerhalb der Podcast-Szene. Außerhalb der Podcast-Szene. Also Musiker und ja, Künstler, die, was weiß ich, ich kenne Leute, die machen Aktmalerei. Da habe ich mal auf so einer Vernissage mal gespielt und so. Sowas mal ein bisschen mit reinbringen. Willst du so ein paar Pimmel willst du reißen oder was? Was anderes. Nö. Das jetzt nicht so. Das überlasse ich anderen, die das besser können. Creamspeak oder so. Okay. Ja, ich sag mal so. Die sind da groß drin. Ich sag mal so. Zurück. Lass uns mal die Aufnahme beenden, sonst kommen wir ja noch von Hü und Hott. Jo. Jo, ich sag einfach mal. Von Hü und Hott, ja, genau. Ich sag einfach mal wieder mal Dankeschön, mal gucken, wann die Aufnahme kommt und sage Tschüss. Ja, ich sage auch Servus und passt auf euch auf. Ciao.